Margareta. Durch den bösen Geist der grimmen Hur drang in mein Herz der liebenstimme Ton. Margareta. Ja, ich weiß, noch damit, wir müssen fahren.